Religion und Integration. Im Falle der muslimischen Migranten überlagern sich die gruppenbezogenen Unterschiede mit der religiösen Orientierung. In meinem Buch hatte ich dazu die statistischen Fakten beschrieben. Mit kausalen Erklärungen war ich vorsichtig. Und immer wieder hatte ich klargemacht, dass eine statistische Beschreibung von Häufigkeitsverteilungen in Gruppen keine Aussage für den Einzelfall zulässt. Damit tat sich die Rezeption in Politik und Medien äußerst schwer. Die bloße Erwähnung statistischer Fakten zu Sprachkenntnissen, Bildungsbeteiligung oder Kriminalität wurde als diskriminierende Zuschreibung zum Einzelfall angesehen, die Diskussion auf der Faktenebene gleichzeitig aber weitgehend verweigert. Wo man ihr nicht entgehen konnte, schlug sie schnell um in persönliche Diffamierungen, die bis zum Rassismusvorwurf gingen. Da half es auch kaum, dass meine Analysen weitgehend identisch waren mit Einschätzungen von Autoren wie der Soziologin Nezla Kelek oder des Politikwissenschaftlers Hamed Abdel Samad. Letzterer sagte, Zitat, »Der Islam ist wie eine Droge und auf dem Weg ins Abseits. Der Islam muss nicht verteufelt werden, er muss sich von Grund auf modernisieren.« Zitat Ende. In den Medien aber dominierte das Jammern jener, die sich als Opfer meiner Analysen darstellten. Hilal Sezgin, Mutter deutsche Professorin, Vater türkischer Professor, klagte in der Zeit unter der Überschrift »Deutschland schafft mich ab«, einmal Muslim, immer Fremder, und hielt jedwede Diskussion und Analyse über gruppenbezogene Unterschiede prinzipiell für illegitim. Zitat, »wirklich angemessen«, wäre nur eine Karte im Maßstab 1:1. Zitat Ende. Damit fordert Hilal Sezgin, auf vergleichende Untersuchungen sozialer Gruppen grundsätzlich zu verzichten. Es scheint ihr gleichgültig, dass diese Haltung, zu Ende gedacht, auf die Abschaffung einer empirischen Soziologie hinausläuft. Nezla Kelek bemerkte dazu trocken, da macht sich jemand zum Opfer, der zu den Gewinnern zählt. Sie kritisierte weiter, Zitat, Islamverbände und Türkenlobby sonnen sich in Sachen Sarrazin in der Opferrolle und überbieten sich in wortradikalen Ausführungen. Sie halten Assimilation der Türken und Muslime in die deutsche Gesellschaft für ein Verbrechen, unter anderem, weil dies ihr Geschäft mit der Integration verderben könnte. Zitat Ende. Chaim Noll schrieb zu diesem Teil der Debatte fast schon verzweifelt, Zitat, was hilft Meinungsfreiheit, wenn sie ganze Bereiche des Denkens meidet? Wenn der Islam zu Deutschland gehören soll, wie der Bundespräsident behauptet, muss auch Islamkritik zu Deutschland gehören. Denn in westlichen Staaten gilt es als Menschenrecht, jedes uns berührende Phänomen kritisch zu reflektieren. Islamkritik ist notwendig zum Erhalt der geistigen Freiheit in Europa. Zitat Ende. Genetische Fragen. In meinem Buch hatte ich an verschiedenen Stellen den Stand der Forschung zur Erblichkeit von Unterschieden in der menschlichen Intelligenz sachgerecht zitiert und diese Ergebnisse bei meinen Analysen verwendet. Das löste allergrößte Abscheu aus und wurde prominent als Begründung für das Verfahren zum Ausschluss aus der SPD herangezogen. Frank-Walter Steinmeier sprach von, Zitat, geradezu abenteuerlichen Interpretationen angeblicher Wissensstände in der Humangenetik. Zitat Ende. Dieter E. Zimmer schrieb dazu im Rückblick verwundert, Zitat, dies also schien die Meinung der SPD-Spitze zu sein. Weder Intelligenz noch irgendeine andere Charaktereigenschaft sind genetisch vorgezeichnet. Biologie spielt im Leben des Menschen keine Rolle. Wer anderes glaubt, verstößt gegen die elementaren Wertvorstellungen der Sozialdemokratie, ist ein Biologist, ein Rassist, fast ein Nazi und eigentlich ein Fall für den Verfassungsschutz. Zitat Ende. Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hatte aus dieser peinlichen Kritik auch 3 Jahre später nichts gelernt und zog noch im Juli 2013 öffentlich erneut eine Parallele zwischen Auschwitz und meinen Aussagen zur Erblichkeit von Intelligenz. Er tat diese Äußerung in derselben Veranstaltung, in der er sich eine Tagesschausprecherin mit Kopftuch wünschte. Einige journalistische Stimmen offenbarten ein merkwürdiges Verständnis von Forschung, indem sie mir einige der Wissenschaftler, die ich zitiert hatte, etwa Gunnar Heinzson, Richard Lynn, Volkmar Weiß oder Hernstein und Murray, gewissermaßen moralisch zur Last legten. Dass es in der empirischen Wissenschaft nur zwei Kriterien gibt, nämlich Wahrheit und Erkenntnisfortschritt, scheint für viele Medienvertreter nicht einleuchtend. Sie bevorzugen stattdessen Moral und Opportunität. Eine missverständliche Interviewbemerkung von mir zur genetischen Verwandtschaft der Juden rief einen besonderen Sturm hervor. Allerdings hatte es schon Elemente von Komik, mir das Wort vom gemeinsamen Gen, das alle Juden teilen, als antisemitisch auszulegen. Denn in meinem Buch schilderte ich ja gerade die überdurchschnittlichen intellektuellen Leistungen von Juden in Europa. Das gefiel dem Vizepräsidenten des jüdischen Weltkongresses, Maram Stern, allerdings auch nicht. Er kritisierte, Zitat, »Wenn auch positiv, wir Juden werden wieder herausgehoben aus der Allgemeinheit, in eine Sonderstellung versetzt und damit letztlich doch wieder stigmatisiert. Es muss sich in allen Köpfen die Einsicht durchsetzen, dass wir Juden einfach Menschen sind, wie andere auch.« Zitat Ende. Der damalige israelische Botschafter in Deutschland, Yoram Ben-Zeev, bemerkte zu diesem Teil der Debatte, Zitat, »Darüber wurde in Israel kaum berichtet. Was mich betrifft, ich bin kein Biologe. Aber ich erinnere mich gut an die Rede des israelischen Schriftstellers Amos Oz, der davon sprach, dass die deutsche Kultur jüdische Gene besitzt und das Judentum deutsche Gene hat. Damals bekam er Applaus.« Zitat Ende. Auch weil die jüdischen Stimmen zu dem Buch in der Summe erstaunlich neutral waren, scheiterten alle Versuche, meine kritischen Äußerungen zum Islam und zur muslimischen Einwanderung in eine antisemitische Ecke zu rücken. Bedeutung gruppenbezogener, unterschiedlicher Geburtenraten. Ausgehend von einer teilweisen Erblichkeit von Intelligenz hatte ich die Frage aufgeworfen, welche Folgen es für eine Gesellschaft langfristig hat, wenn die Kinderzahl gebildeter Schichten dauerhaft unterdurchschnittlich ist. Schon die Frage wurde weitgehend als unzulässig und unmoralisch verworfen und brachte den Vorwurf von Sozialdarwinismus und Eugenik mit sich. Frank Schirmacher kritisierte die, Zitat, »Etablierung eines völlig neuen Kulturbegriffs. Es geht um die Verbindung von Erbbiologie und Kultur«, und damit um ein Wort, das Sarrazin, Darwin zitierend, so unerschrocken benutzt wie einst Gottfried Benn, Zuchtwahl und Auslese. Zitat Ende. Er fand es anstößig, dass ich die Frage einer unterschiedlichen Fruchtbarkeit unterschiedlich intelligenter Menschen überhaupt thematisiert hatte, unterließ jedoch den Versuch, mir bei Sachaussagen zu widersprechen. Einer auf der Hand liegenden Frage kann man sich allerdings nicht dadurch entziehen, dass man moralisch schweres Geschütz auffährt. Rüdiger Safranski bemerkte dazu, Zitat, »Zwar feiert man den Siegeszug der Biologie in Technik und Wissenschaft, will ihn aber im allgemeinen öffentlichen Bewusstsein nicht gelten lassen. Das konnte man einst bei der Sloterdijk-Debatte zum Thema der biologischen Optimierung des Menschen, Stichwort Menschenpark, beobachten und jüngst wieder bei der Sarrazin-Debatte. Mit eugenischen Überlegungen, Behauptungen über Erblichkeit der Intelligenz und unterschiedliche Begabungsverteilungen in den Volksgruppen zieht man immer noch die stärksten Bandsprüche auf sich. Zitat Ende. Safranski verwies auf die Philosophie Schopenhauers. Zitat: Sein Menschenbild war nicht, wie man es damals, ich, Sarrazin, füge hinzu und heute wieder, bevorzugte, vom Geist her entworfen, sondern vom Leib und den Trieben, der Biologie. Mit Schopenhauer vollzieht sich, provozierend für die damalige Zeit, eine biologische Wende in der Philosophie. Zitat Ende. Frank Schirmacher und Arthur Schopenhauer als philosophische Antipoden, das ist für wahr eine interessante Perspektive. Die Paradoxie des Tabus führt oft zu rührender Widersprüchlichkeit. In ein und demselben Interview sagte die Soziologin und WZB-Präsidentin Jutta Almendinger zunächst, »Ich halte nichts von dieser Geburtenpolitik, diesem Drohbild, dass die Deutschen aussterben.« Gleichwohl scheint sie auch zu erkennen, dass nicht genügend Intelligenz in Deutschland nachwächst. Sonst würde sie nicht wenige Sätze später fordern, Zitat, ansonsten brauchen wir, was den Fachkräftemangel angeht, ein klares Bekenntnis zu einer Zuwanderungspolitik, ohne die kommen wir überhaupt nicht mehr aus. Zitat Ende. Aber natürlich sollen jene kinderlosen oder kinderarmen qualifizierten Frauen, für die man nach ihrer Meinung keine Geburtenpolitik braucht, am Arbeitsmarkt eben jene Lücken füllen, die durch den Mangel an nachwachsender Intelligenz überhaupt erst entstanden sind. Leider tabuisiert diese Art der Diskussion auch die Frage, welche Fehlsteuerungen unseres Sozialstaats zur Schichtabhängigkeit der Geburtenverteilung führen. Clemens Vergin spricht hier von einer sinnentleerten Verschleierungsdiktion. Generell stellt sich die Frage, was hindert intelligente, gebildete Menschen daran, Tatsachen und kausale Zusammenhänge zur Kenntnis zu nehmen und geistig adäquat zu verarbeiten, die sich bei logisch einwandfreiem Vorgehen zwingend aufdrängen? Ist es die Furcht, sich mit einer strittigen Sichtweise zu exponieren? Ist es der Wunsch, eigene Illusionen zu schützen? Ist es die Angst, den logischen Konsequenzen ins Auge zu sehen? Beurteilung von Einwanderung nach ihrem wirtschaftlichen Wert. Vollends widersprüchlich war die Empörung über meine Analyse, dass unterschiedliche Gruppen von Einwanderern je nach ihrer Produktivität und Integrationsbereitschaft einen unterschiedlichen Wohlstandsbeitrag leisten und dass der Wohlstandsbeitrag muslimischer Migranten in der Summe eher negativ sei. Henrik M. Broder schrieb dazu, Sarrazin wegen dieser Analyse Menschenverachtung vorzuwerfen sei, Zitat, reine Projektion angesichts der Tatsache, dass die Befürworter des Multikulti-Projekts immer wieder davon schwärmen, wie sehr die Migranten die Gesellschaft bereichern. Zitat Ende. Zudem zielt jede Aussage, wir bräuchten Einwanderung zur Sicherung der wirtschaftlichen Zukunft Deutschlands, implizit auf den wirtschaftlichen Wert der Einwanderung ab, der als positiv unterstellt wird. Es ist aber eine empirische und keine moralische Frage, ob der wirtschaftliche Wert der Einwanderung in Bezug auf bestimmte Gruppen positiv oder negativ ist.